Deuteronomy 8, 5. Buch Mose, verse 16. Vers 16. In the wilderness he fed you manna, which your fathers did not know. Der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten. That he might humble you and that he might test you to do good for you in the end. Um dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohl tue. Last week we talked about the wilderness. Letzte Woche haben wir über die Wüste gesprochen. The only way out of a wilderness, die einzige Art oder Weise aus einer Wüste zu fliehen, is through a thankful heart. Ist durch ein dankbares Herz. Because the way into a wilderness, denn der Weg in die Wüste, is through an unthankful heart. Ist durch ein undankbares Herz. Which makes sense. Das macht irgendwie Sinn. I mean, the wilderness that they went into was not a wilderness. Die Wüste, in die sie hineingegangen sind, war keine Wüste. It was just a road to the promised land. Das war eigentlich nur eine Straße in das verheißene Land. They already were in the promised land in their hearts. Eigentlich waren sie in ihren Herzen schon im verheißenen Land. Right? When a woman gets pregnant, wenn eine Frau schwanger wird, she doesn't wait 9 months to rejoice. Wartet sie nicht 9 Monate, um sich darüber zu freuen. She's already happy. Sie freut sich schon drüber. When I have tickets to the opera, wenn ich die Karten für die Oper habe, I don't wait until the day of the opera to be thankful. Dann warte ich natürlich nicht bis an den Tag der Oper, bis der Abend kommt, sondern I have them in my hands. I'm thankful. Ich habe die Karten schon in der Hand. Ich freue mich schon drüber. Okay, so he brought us into the wilderness. Also hatte uns in die Wüste gebracht. Verse 17. Vers 17. Otherwise, damit you may say in your heart, du in deinem Herzen nicht sagst, my power and strength and the strength of my hand made me this wealth. Meine Kraft und meine Stärke haben mir dieses Vermögen verschafft. So we see a characteristic of a promise of the promised land. Also sehen wir als ein Charakteristikum des verheißenen Landes this wealth, diesen Vermögen. God is bringing us to a wealthy place. Gott bringt uns auf einen vermögenden Platz. Right? Mm-hmm. 3 John verse 2. Im 3. Johannes Kapitel 2. The Apostle John prayed. Betet der Apostel Johannes. He said, "Beloved, I pray." Geliebte, ich bete. That in all things, dass in allen Dingen, you would prosper. Ihr, dass es euch wohl ergeht. Even as your soul prospers. Selbst wie auch eure Seele wohlgeht. God is bringing us to a wealthy place. Gott bringt uns an einen vermögenden Platz. When we get to heaven, und wir kommen in den Himmel, we are going to see a wealthy place. Werden wir einen sehr reichen Platz sehen. It's going to be unbelievable what we see there. Und es wird unglaublich sein, was wir dort wahrnehmen. The riches, die Reichtümer, of his grace toward us, seiner Gnade uns gegenüber. God wants to impress us. Gott will uns irgendwie beeindrucken. And if he's infinite and all powerful, und wenn er unendlich und allmächtig ist, it's going to be pretty impressive. Wird das eine sehr beeindruckende Vorstellung okay, sein. Verse 17 again. Otherwise you may say in your heart, denn damit du nicht in deinem Herzen sagst, I'm taking you into the wilderness, ich bringe dich in die Wüste, I'm going to test you, ich werde dich prüfen, I'm going to humble you, werde dich demütigen. You see, the proud person is not thankful. Der stolze Mensch ist nicht dankbar. And when they came out of Israel, out of Egypt, they were not a thankful people. Und als sie aus Ägypten rauskamen, waren sie überhaupt nicht dankbar. He had to humble them. Und er musste sie demütigen. If he doesn't humble us, und wenn er uns nicht demütigt, when we get wealthy, wenn es uns dann wohl geht, whatever it is, was immer das sein mag, whether it's a wealth of friends, ob das jetzt nun ein Reichtum an Freundschaften, materialism or material things, Reichtum in materiellem Sinn, position or whatever, oder eine Position in der Welt oder sonst wo, we may say in our heart, mögen wir vielleicht in unserem Herzen sagen, like Nebuchadnezzar did, so wie der Nebukadnezar das auch gesagt 4, hat in Daniel 4, this is the kingdom, das ist das Königreich, that I built, das ich gebaut habe. And then it says in verse 37, after he was humbled, Vers 37, nach der Demütigung sagt er, it says that Nebuchadnezzar says, and I praise the King of heaven, dann betet nach seiner Demütigung, betet er, ich preise den Namen des Königs, for he is able, denn er ist fähig, to humble the proud, den Stolzen zu demütigen. He is able. Er ist fähig. Okay, now go to chapter 9. Jetzt ins Kapitel 9. Hear, O Israel, you are crossing over the Jordan today to go in to dispossess nations greater and mightier than you, great cities fortified to heaven. Vers 1. Höre Israel, denn du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen in das Land, Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind und Städte groß bis in den Himmel befestigt. A people great and tall. Ein großes und hochgewachsenes Volk, the sons of Anakim, nämlich die Söhne der Anakiter, who you know and of whom you have heard it said, die du kennst und von denen du gehört hast, who can stand before the sons of Anak? Wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen? Know therefore today, so erkenne denn heute, that it is the Lord your God who is crossing over before you as a consuming fire. So erkenne nun heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht, als ein verzehrendes Feuer. He will destroy them and he will subdue them before you, so that you may drive them out and destroy them quickly, just as the Lord has spoken to you. Er selbst wird sie vernichten und er selbst wird sie vor dir demütigen und wird sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Verse 4, here it is. Vers 4. Do not say in your heart, sage nicht in deinem Herzen, when the Lord your God has driven them out before you, wenn der Herr, der Gott, sie vor dir wegtreibt, because of my righteousness the Lord has brought me in to possess this land. Wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. But it is because of the wickedness of these nations that the Lord is dispossessing them before you. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nation wird der Herr sie vor dir vertreiben. It is not for your righteousness, nicht wegen deiner Gerechtigkeit, or for the uprightness of your heart, oder der Aufrichtigkeit deines Herzens. Verse 6. Know then, it is not because of your righteousness that the Lord your God is giving you this good land to possess. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses Land gibt, for you are a stubborn people. Um es in Besitz zu nehmen, denn ihr seid ein halsstarriges Volk. That's nice, isn't it? Das ist angenehm zu wissen. It kind of sets me free. Das ist eine befreiende Wahrheit. Because I'm stubborn. Ich bin störrisch. And I want to be in the land despite myself. Und ich will ins Land hinein trotz meiner selbst. In Romans 7:18. Und in Römer Kapitel 7:18. Says I know that in me dwells no good thing. Steht, dass in mir absolut nichts Gutes wohnt. So God is taking us to a good place despite ourselves. Also Gott bringt uns an einen guten Ort trotz uns selbst. Isn't that nice? Das ist wunderbar. Despite us, he's taking us to a good place because he's a gracious God. Er bringt uns an einen guten Ort, weil er ein gnadenvoller Gott ist. Now turn with me to 1 Timothy chapter 6. Gehen wir jetzt in den 1. Timotheus Kapitel 6. God wants to he wants to protect us from our bad confession. Gott will uns von unserer schlechten Lippenzeugnis abhalten. There's a tendency in the human heart, es gibt eine Tendenz im menschlichen Herzen, to forget God. Gott zu vergessen. If we don't remember God in the wilderness, wenn wir uns an Gott nicht in der Wüste erinnern, we're never going to remember God when we're blessed. Werden wir Gott niemals im Segen erinnern. If we don't get to know God when we need him, wenn wir Gott nicht vergessen, wenn wir ihn brauchen, we're surely not going to need know God when we don't need him. Werden wir Gott sicherlich nicht erkennen, wenn wir ihn nicht brauchen. Okay. 1 Timothy 6 verse 6. 1. Timotheus 6 Vers 6. But godliness is actually a means of great gain. Denn Gottseligkeit ist ein großer Gewinn. Go to verse 3 first. Vers 3. If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ and with the doctrine conforming to godliness. Wenn aber jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet der gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, he is conceited, ist er aufgeblasen, and understands nothing, und weiß nichts. But he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions. Er ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern krank und an Streitfragen und Wortgezänken interessiert. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästereien, böse Verdächtigungen. And the constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Here it is. Und jetzt? Who suppose that godliness is a means of gain. Die meinen, dass Gottseligkeit ein Mittel zum Gewinn sei. That means they are in the Christian business. Das heißt, sie sind im christlichen Geschäft. Like we often see in American television. So wird es oft in Amerika sehen it im Fernsehen. It is so sick. Es ist so krank. That you want to vomit. Dass du fast erbrechen willst. You can't even believe du kannst dir nicht vorstellen, that someone could do this. Dass jemand solche Sachen vollbringen würde. They are using godliness as a means of making money. Sie benutzen die Gottseligkeit als ein Mittel zum Gewinn. They say, zum Beispiel, you've got to have faith, brother. Sie sagen, du musst Glauben haben, Bruder. God wants to make you rich, brother. Gott will dich reich machen. And I've got the secret right here. Und ich habe das Geheimnis hier right in meiner rechten Hand, in diesem right Buch. Here. Da ist das Geheimnis. 24,95. You can buy this book on faith. Du kannst dieses Buch über den Glauben kaufen. How God will bless you. Wie Gott dich segnen wird. Wait a minute. Wait a minute. Wie was? Why are you asking 24,95? Warum bittest du von mir 25 Dollar? Why can't you just say why? If it's true, why don't you just say this? Warum, wenn es wahr ist, sag doch bitte. If you know what's in this book, wenn du weißt, was in diesem Buch ist, God will make you rich, wird dich Gott reich machen. Just like he did me. So wie es mit mir and gemacht hat. That's why I can give you this book for free. Deshalb kann ich dir das Buch heute umsonst and anbieten. Postage paid. Und auch die Post ist bezahlt. I mean, I would believe it then. Dann würde ich es sicher glauben. Right? It only makes sense. Das macht natürlich viel Sinn. And people make money on Christianity. Leute verdienen mit dem Christentum. And they suppose Christianity is a means of making money. Und sie denken, dass das Christentum ein Mittel zum Gewinn ist. And Paul would say this. Und Paulus würde Folgendes sagen. But godliness actually is a means of great gain. Die Gottseligkeit aber ist ein großer Gewinn. Actually is. Es ist. When accompanied by contentment. Wenn verbunden mit Genügsamkeit. I'm in the promised land now. Ich bin jetzt im versprochenen Land. The moment I got saved, I entered the promised land. Zu dem Zeitpunkt meiner Errettung habe ich dieses Land betreten. I don't have to wait. Ich muss nicht warten. Seek first the kingdom. Suche zuerst das Königreich. I'm in the kingdom and I'm seeking the will of the king. Ich bin im Königreich und ich suche in diesem Königreich den Willen des Königs. And he's just adding things to me. Und er fügt mir hinzu. Watch this. Anything that I have, alles was ich habe, that is not added to me, das mir nicht zugefügt wurde, is going to become an idol. Wird sowieso zu einem Götzen werden. Yeah. 1 John 5:21. Im 1. Johannes 5:21. My little children, beware of idols. Meine kleinen Kinder, hütet euch vor den Götzen. Beware of idols. Hütet euch vor den Götzen. God wants me. Gott will, to walk with him. Dass ich mit ihm gehe. He wants me to be godly. Und er will, dass ich gottselig bin. Godly means. Und Gottseligkeit heißt, I walk with God. Ich gehe mit Gott. Right? Genesis 6:9. Im ersten Buch Mose 6:9. Noah was a righteous man. Noah war ein gerechter Mann. And he walked und with God. Er ging mit Gott. He had faith righteousness. Er hatte eine Glaubensgerechtigkeit. Noah was as stubborn as anybody else was. Und Noah war so störrisch wie alle but anderen he had auf der Welt. Faith aber er hatte Glauben, to step out of himself aus sich selbst herauszugehen and walk before God und mit Gott zu gehen in a faith righteousness. In einer Glaubensgerechtigkeit. That means in me dwells no good thing, das heißt, in mir wohnt nichts Gutes, but you have made promises. Aber du hast Verheißungen gemacht. And I'm believing the promise. Und ich glaube dieser Verheißung. So I'm walking with you. Also gehe ich mit dir. And Noah was a righteous man, und Noah war ein gerechter Mann, because he believed God. Weil er Gott geglaubt hat. Now, also, godliness with contentment, Gottseligkeit mit Genügsamkeit, is a great gain. Das ist großer Gewinn. I'm walking with God, und ich gehe mit Gott, and I'm content, und ich bin zufrieden, in the condition I am, in dem Zustand, in dem ich gerade bin, right? I'm happy. Ich bin glücklich, zufrieden. Vers 7. For we have brought nothing into the world. Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. And we cannot take anything out of it either. Und gar nichts werden wir mit hinausbringen können. Nothing. Nichts. You can't take your house. Das Haus. You can't take your Mercedes, der Mercedes, or your Rolls Royce, den Rolls Royce schon gar or nicht, your diamond ring, den Diamantenring. You can't take anything out of this world. Nichts von dieser Welt kannst du mitnehmen. Verse 8. Vers 8. If we have food and covering, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, with these shall we be content. So wollen wir uns daran genügen lassen. Hey, I've got food and clothing, ich habe Essen und ich habe and I'm walking Kleidung with God. Und ich gehe mit Gott. If you don't have food, wenn du nicht Essen and hast you don't have clothing, und du keine Kleidung then hast, you can complain. Hast du Grund zum then you can Beschweren. Say, God, dann Gott, give me my daily bread. Gib mir mein tägliches Brot. I am in need. Ich habe Not. But if I have these things, aber wenn ich diese habe, and I'm walking with God, und ich gehe mit Gott, I'm in the promised land, dann bin ich im verheißenen Land, to a certain degree, zu einem gewissen Ausmaß, and I'm going further, und ich bewege mich vorwärts, because in this sense, weil darin, the promised land is a progressive thing, ist das verheißene Land progressiv. I want to walk with God in His will. Gott in seinem Willen gehen. And his will is taking me somewhere. Und sein Wille, der bringt mich wohin. But I'm already walking with him. Aber ich gehe ja schon mit ihm. Noah walked with God. Noah ging mit Gott. Enoch walked with God. Henoch ging mit Gott. And I'm walking with God. Und so auch ich. And I'm content. Und ich bin zufrieden damit. Because I have God. Weil ich Gott habe. Like the life that we live is so unbelievable. Das Leben, das wir jeder einzelne leben, ist so unglaublich. But aber there's something about the human heart. Es gibt etwas im menschlichen Herz. It becomes unthankful. Es wird undankbar. And it takes us right into a wilderness. Und es bringt uns sofort in die Wüste hinein. We have so many things. Wir haben so viele Dinge. I wonder how many people who wanted to get married. Ich frage mich, wie viele Menschen, die heiraten wollten, and then got married, und dann geheiratet haben, wake up every morning and thank God for their wife. Und wachen jeden Tag in der Früh auf und danken Gott für ihre Frau. I married 21 years. Ich habe vor 21 Jahren geheiratet. And I thank God for my wife all the time. Und ich danke Gott für meine Frau jeden Tag. I just don't know what else. I don't know what to say to God. Ich weiß gar nicht, was ich Gott sagen sollte. Thank you, Lord. Danke, danke. You know what? If I become familiar with that, wenn ich damit zu vertraut werde, because I think I know her, weil ich denke, ich kenne sie, because I've seen a couple thorns, weil ich vielleicht ein paar Dornen sehe, because she said something to me I didn't like, weil sie was sagte, was ich irgendwie nicht schätzte, and I stop the confession of thankfulness, und ich höre vielleicht auf mit dieser wie sagt man, Bezeugung der Dankbarkeit, I'm headed right into a wilderness. Wird da wartet schon die nächste Wüste auf mich. I can be there for years, für Jahre kann ich in dieser Wüste sein, and years, und Jahre und Jahre, and years, und Jahre, until I come back to the place, bis ich zu diesem Ort zurückkomme, where I say, God, thank you. Und sagen kann, Gott, danke dafür. So now you begin to make confessions of thankfulness. Jetzt beginnst du mit einer Bezeugung der Dankbarkeit. For situations you might not even like. Für Umstände, die du nicht magst. Maybe a child. Vielleicht ein Kind. That you have that's very troublesome. Das du hast und das dir sehr auf die Nerven geht. Oh Lord, thank you. Und du sagst, Herr, danke. Tribulation works patience. Denn die Drangsal, die bewirkt Geduld. I need patience. Thank you. Geduld ist etwas, was ich brauche. Danke. Without this child, I would not know you. Und ohne dieses Kind würde ich dich nicht kennenlernen. Okay, verse 9. Vers 9. But those who want to get rich fall into temptation. Jene aber, die reich werden wollen, die fallen in eine Versuchung. And a snare. Und einen Fallstrick. And many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. For the love of money, denn die Liebe des Geldes, is a root of all sorts of evil, ist eine Wurzel alles Bösen. And some by longing for it have wandered away from the faith, nach der einige getrachtet haben und selbst zum Glauben abgeirrt sind, and right into a wilderness, gleich direkt in die Wüste hinein, and pierced themselves with many griefs, und haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. They have wandered, sie sind herumgeirrt. The same word for wandering in the wilderness, dasselbe Wort wie dieses Herumirren in der Wüste. They der Israeliten wandered from the faith. Sie sind abgeirrt vom Glauben. They departed from the living God. Und haben sich vom lebendigen Gott entfernt. Hebräer 3:12. Beware, brethren. Habt Acht, Brüder. Lest any one of you. Damit nicht irgendjemand von through euch an unbelieving, durch ein unglaubendes, evil heart, böses Herz, depart, sich abwendet from the living God. Von dem lebendigen Gott. We just depart. Wir wenden uns ab. Why? Warum? Because we were in our life unthankful, denn wir waren in unserem Leben undankbar, discontent, wie sagt man, einfach unzufrieden. Yeah, exactly. Thank you. Now, how many people are going blind tonight? You found out this week that you're going blind. Wie viele, die hier sitzen, sind, haben draufgekommen, dass sie diese Woche erblinden werden? I was at a prayer meeting about 10 years ago. Vor 10 Jahren war ich bei einem Gebetstreffen. At the artist prayer meeting. Bei diesem Gebetstreffen von den Künstlern. And there was a brother there. Und dort war ein Bruder. And he said, "Pray for me." Und er sagte, bete für mich. Because the doctor told me I'll be blind in less than one year. Denn die Ärzte sagten mir, dass ich in weniger als einem Jahr blind sein werde. What would you do tonight if the doctor told you, was würdest du tun heute Abend, wenn der Arzt dir sagt, I'm sorry, es tut mir leid, but within one year you will be blind. Aber innerhalb eines Jahres wirst du blind sein. There's nothing we can do. Nichts, was wir tun können. Nothing. Nichts. Wow. Das wäre unvorstellbar. And then 6 weeks we were praying and praying and fasting and praying. Wir haben gebetet für 6 Wochen und gefastet. And then, und dann, a few months later, ein paar Monate, you went back and er kam zurück. The doctor said, "You know what? It's I don't know what happened here." Und der Arzt sagte, ich weiß nicht, was passiert ist. Your condition is gone. Deine Grundleiden hat sich you will not aufgelöst. Go blind. Du wirst nicht blind werden. Could you imagine how thankful you would be? Kannst du dir vorstellen, wie dankbar du sein würdest? Can we begin to see how discontent we are as people? Und können wir erkennen, wie unglaublich undankbar wir sie als Menschen sind? Pastor Schibelli is blind in one eye. Pastor Schibelli ist auf einem Auge blind. I believe he's deaf too. Und ich glaube, er ist auch auf dem linken Ohr taub. When I talk to him, he turned his head with the other ear. Denn wenn ich zu ihm spreche, dann dreht er mir immer das rechte Ohr zu. And he got that as a missionary to Africa. Er bekam das als Missionar in Afrika. There is so much to be thankful for. Es gibt so viel, wo wir dankbar sein können. And so much to be content about. Und eben so viel zufrieden zu sein. Verse 6 again. Vers 6. But godliness actually, Gottseligkeit aber, is a means of great gain. Ist ein Mittel zum großen Gewinn. I plan to die a wealthy man. Ich plane jetzt schon als reicher Mann zu I'm sterben. Gonna die a wealthy man. Ich werde sterben als reicher Mann. I already am wealthy. Denn ich bin schon reich. I have more friends than I can even write to. Ich habe mehr Freunde, dass ich nicht mal an alle schreiben kann. I can go to any one of 60 countries in the world. Ich kann irgendwo in 60 Länder der Welt gehen. I can make a phone call and I have a place to stay. Ich brauche Anruf und bin schon zu Hause. Right? I'm a wealthy man. Ich bin reich. I have peace in my heart. Ich habe Frieden im Herzen. That people are paying millions of dollars to buy. Da, wo Leute Millionen von Dollar I have bezahlen, joy das and zu I haben. Have love. Ich habe Freude und ich habe Liebe. I have friends and brothers and sisters. Ich habe Freunde und Brüder und Schwestern. I have hope. Ich habe eine Hoffnung. I know when I die where I'll be. Ich weiß, wenn ich sterbe, werde I have ich, wo, security. Ich habe Sicherheit. How much money would it take? Wie viel Geld würde ich benutzen müssen? For someone to buy eternal security. Um jemanden eine ewige Sicherheit zu erkaufen. What if we could offer them eternal security for a price? Was wäre, wenn wir eine ewige Sicherheit um einen Preis kaufen könnten? What if God said, was wenn Gott sagen würde, wrote in the sky through miracles, durch Wunder in den Himmel schreiben. Incredible asteroids went through the sky. Irgendwelche unglaublichen Asteroide bewegen sich and durch den Himmel. And all this stuff happened and people were just und alles passiert und die Leute halten den Atem an. And God said, und Gott sagt, here it is. Da ist es nun. Anyone can enter the kingdom of heaven for $10 million. Jemand, der mir 10 Millionen Dollar zahlt, kann in den Himmel hinein. People would be striving and fighting and stealing and biting. Leute würden stehlen, beißen, was auch immer tun, to get that 10 million, um die 10 Millionen Dollar zu and bekommen then to feel secure, und um dann sicher zu and sein. Then they would be so happy and say, I have eternal life. Und dann würden sie sagen, voller Glück und ich habe ewiges Leben. Sagen. I'm one of them. Ich bin einer von ihnen. I made it. Ich habe es geschafft. Hey, I already have that. Ich habe das schon. I've had that 21 years already. Das sind 21 Jahre schon. And I didn't have to pay anything. Und nichts musste ich bezahlen dafür. I'm already rich. Ich bin schon reich. And I, when I die, wenn ich sterbe, if I live to be older, wenn ich noch älter werden sollte, keiner weiß, because Christ might come back tonight. Christus mag heute Abend kommen. Or he may take me home early. Oder er mag mich vielleicht früh. Because he likes me so much. Vielleicht, weil er mich so mag. Sagen, Robert Enoch kommt. Walked with God and he was no longer. Henoch ging mit Gott und plötzlich war nicht mehr da. Maybe God's just thinking, you know what? Let's just get the guy up here. Vielleicht denkt sich Gott, der kommt zu mir. Let someone else do that. Get him up here. Jemand anderer soll die Arbeit machen. Der kommt zu mir. Oh, thanks, Lord. Oh, I love it. Da fliegt er dahin. Okay, beautiful. Schön. I plan to die wealthy. Ich plane reich zu sterben. I plan to leave a heritage behind me. Ich plane heute schon ein Erbe zu hinterlassen. Whatever I have, I plan to leave it for God's kingdom. To further it in any way I can. Und ich plane jetzt schon eben dieses Erbe so zu hinterlassen, dass man damit was anfangen Because kann. To walk with God, denn mit Gott zu gehen, is a means of great gain. Ist ein Mittel zu großem Gewinn. And he's bringing us into the land for a wealth. Und er bringt uns in das Land um eines Reichtums willen. But, aber, do not say in your heart, sage nicht in deinem Herzen, that I did this. Dass ich das vollbracht and habe. This is what's keeping back the blessing. Und das hält den Segen zurück. Because some of us are just wandering around in wildernesses. Denn manche von uns bewegen sich in einer Wüste im Kreis. You know, we're like these satellites, you know, that go around the world. Wir sind wie vielleicht wie so Satelliten, die sich unendlich im Kreis drehen. You know, they're like in orbit, right? Die sind in irgendeinem Orbit. They're encircling the world. How do you say that? Sie bewegen sich um die Welt right? herum. And they're not going like perfectly straight, but they're like circling and they're turning. You know. Also sie drehen sich, während sie sich drehen. And that's like some Christians are just kind of lost. Manche Christen sind so. Die bewegen sich im they're Kreis. Thinking, sie denken. Oh, Vika's getting married now. Die Vika heiratet jetzt. Dang. Doch. Another guy gone. Ein anderer Mann ist schon wieder weg. I can't believe it. Ich kann's nicht glauben. Wilderness, man. That's wilderness. Das ist trockene Wüste. Wilderness. Das ist trockene Wüste. Someone buys a car. Jemand kauft ein Auto. I can't believe it. Ach, das schmerzt. They got a new car. Sie haben ein neues Auto gekriegt. I'm still driving that piece of junk. Und ich bin noch immer in so einem Misthaufen. Wilderness. Das ist Wüste. When I go to America, wenn ich nach Amerika and gehe, people show me houses that they have, und Leute zeigen mir ihre Häuser. This one guy, he was like 26 years old. Dieser eine Bursche, 26 Jahre alt. He had been a drug addict since he was 13. Und er war seit 13 Jahren ist ein Drogenabhängiger. And then he gets saved. Dann wird er gerettet. Has never done a thing in his life. Hat nicht einen Finger krumm gemacht in seinem and Leben. And then his father buys him a $600,000 house. Und dann kauft ihm sein Vater ein 600.000 Dollar Haus. That's 600,000 euro. Das ist ungefähr so viel in Euros. That's 10 million shilling house. Ein 10 Millionen Schilling Haus. And he's walking me through it. Und er benutzt den Vormittag, mir das Haus zu zeigen. And I'm thinking, und ich denke mir, what am I supposed to be thinking, God, you was, know? Was soll ich mir da jetzt denken, Gott? I mean, I don't get it. I mean, I do and I don't. Ich verstehe das und ich verstehe es auch nicht. I'm very thankful for that. Ich bin freue mich für ihn. You know, then there's the other side that kind of wants to push its way up. Und da will irgendwie so das kleine Teufelchen sein. And say, I don't get it. Ich verstehe das nicht. If I sold everything I had plus everything the church has, we would never amount to this much. Wenn ich alles verkaufen würde und die ganze Gemeinde unterm verkaufe, würde ich nie so viel Geld haben. And you gave it to one guy. Und ein Mann hat das. Ein Einzelner. But you know what? Aber weißt du was? That guy is amazing. Dieser Bursch ist unglaublich. And he has more people over that house than you can imagine. Und er hat mehr Leute eingeladen in diesem Haus, als du dir hier nur God vorstellen knew just kannst. What he was doing. And here's the point. Und hier ist nun der Schluss. I have to rejoice. Ich muss mich freuen. When someone gets married, wenn jemand heiratet, rejoice. Dann freu dich drüber. When someone has a baby, rejoice. Wenn jemand ein Kind bekommt, freu dich someone drüber. Gets a car, rejoice. Wenn jemand ein Auto bekommt, freu dich when drüber. Someone buys a house, rejoice. Wenn jemand ein Haus kauft, wunderbar. When God blesses somebody, rejoice. Wenn Gott jemand segnet, freu dich drüber. When someone does an introduction, rejoice. Wenn jemand eine Einleitung spricht, dann freu dich mit ihm. When God blesses someone in any way, rejoice. rejoice with those who rejoice. Wenn Gott jemanden segnet in irgendeiner Art und Weise, freu dich mit dem, der sich freut. That's contentment. Das ist eine Zufriedenheit. That is actively walking in godly contentment. Und das ist aktiv in göttlicher Zufriedenheit zu wandeln. And I do that every time I go to America. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich in die USA fahre. I meet all of my friends. Alle meine Freunde treffe ich dort. Business people. Geschäftsleute, drive incredible pickup trucks and all this kind of stuff. Unglaubliche Autos fahren. They show me all these weapons that they buy and all this stuff for hunting. Zeigen mir ihre neuesten eben Gewehre und. I mean, I would never do that. Ich würde das nicht tun. Only if it was to minister to somebody. Natürlich nur, wenn es wäre, um jemanden but zu dienen. But they show me swimming pools. Also sie zeigen mir auch eben swimming pools. You know, all this stuff. Alles diese Dinge. Some people have their private planes. Manche haben ihre Privatflugzeuge. And you just say praise the Lord. Und du sagst preist den Herrn. Because mine is coming someday. Denn mein Flugzeug and kommt. The blessing is not even there. Und das Segen ist noch gar nicht da. And whether it's a real plane or whether it's just flying through the air to heaven, it doesn't matter. Ob das jetzt nur irgendein Flugzeug oder mein eigenes Flugzeug ist. I don't even want a plane anyway. Was mache ich mit einem Flugzeug überhaupt? What am I gonna do with it, right? I gotta learn to drive it. Ich habe drive. Yeah, I don't want to learn to drive a plane, right? Es wird schwierig sein, das Flugzeug zu fliegen. But whatever I do, was immer ich tun würde, I'm happy right now. Ich bin zufrieden mit dem, was ich heute habe. Anything that I have is not gonna go with me anyway. Alles, was ich habe, wird sowieso nicht über das Grab hinüberkommen. Nichts. So I'm content because I have God. Deshalb bin ich zufrieden, weil ich Gott habe. And I have all of you. Und ich habe alle von euch. And I have I can't think of anything else. What else do I need? Was brauche ich denn noch? Right? I have my walk with the Lord. Ich habe meinen Wandel mit dem Herrn. I have you. Ich habe euch. I'm a rich man. Ich bin ein reicher Mann. Let's close with one more verse. Just look at Luke. Look at Luke chapter 12. In Lukas 12. This is a parable of a man, but we're not going to read it. Wir werden diese Gleichnis nicht lesen, aber es ist ein Gleichnis von einem Mann. It's a rich young fool. Das ist der reiche junge Narr. He had so much, he said, I gotta build bigger barns. Und er ist so reich, dass er eben größere Scheunen bauen will. I'm gonna eat, drink and be merry. Ich werde essen, trinken und fröhlich sein. Verse 20, God said to him, you fool. In Vers 20 spricht Gott ihn an und sagt, du Tor. This very night your soul is required of you. Now who will own what you have prepared? In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was hast du bereitet? Für wen wird es sein? So is the man who stores up treasure for himself. So ist der, der für sich Schätze sammelt. And is not rich toward God. Und nicht reich ist im Blick auf Gott. Amen, huh? Amen. Watch one more verse. 2 Corinthians 6 and we'll close. 2. Korinther 6 und wir schließen. Wow, watch this here. Amazing. Lies mit this mir. Is the Apostle Paul's testimony. Apostel Paulus Zeugnis. Okay, verse 4. In everything commending ourselves as servants of God. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In much endurance. In vielem Ausharren. In afflictions. Bedrängnissen. In hardships. In Nöten. In distresses. In Ängsten. In beatings. In Schlägen. In imprisonments. Gefängnissen. In riots. Tumulten. In labors. Mühen. In sleeplessness. Wachen. In hunger. In Fasten. Wow, sounds depressing. Das ist unglaublich deprimierend. But he's not depressed. Aber er ist nicht deprimiert. In purity, in Reinheit, in knowledge, Erkenntnis, in long suffering, Langmut, in kindness, Güte, in the Holy Spirit, Heiligen Geist, in genuine love, ungeheuchelter Liebe, in the word of truth, im Reden der Wahrheit, and in the power of God, und in der Kraft Gottes, by the weapons of righteousness, durch die Waffen der Gerechtigkeit, for the right hand and the left hand, zur rechten und zur linken. I like that verse. Ich liebe das. By glory, durch Ehre. And dishonor, Unehre. By evil report and good report, durch böse und gute Nachrede. Regarded as deceivers yet true, als Verführer, as unknown yet well known, und wahrhaftig als Unbekannte und Wohlbekannte, as dying yet behold we live, als Sterbende und siehe wir leben, as punished, als Gezüchtigte, and yet not put to death, und doch nicht getötet, as sorrowful, als Traurige, yet rejoicing, aber alle Zeit freuend, poor, als Arme, yet making many rich, aber viele reich machend, as having nothing, als nichts habend, and yet possessing all, und doch alles things. Besitzend. Oh, That's awesome. Unglaublich. That's the life I want to live right there. Das ist ein Leben, das ich leben will. I don't want to complain in problems. Ich will mich nicht beschweren über Probleme. Ich habe keine Probleme. I have God. Ich habe Gott und I'm content right now. Und ich bin zufrieden jetzt. And whatever he adds, was immer er zufügt, is great. Wunderbar. But it's not my life. Aber es ist nicht mein Fokus. And that's the whole point. Und das ist der Punkt. When God adds something, wenn Gott was zufügt, it doesn't become your life. Dann wird das nicht zu deinem Leben. When he adds the husband, wenn er den Ehemann zufügt, wife, oder die Frau, children, oder Kinder, car, oder Auto, house, Haus, plane, das Flugzeug, dog, den Hund, it doesn't become my life. Das wird nicht zu meinem Leben. Some people get married, manche Leute heiraten, and you don't see them anymore. Und plötzlich sind sie weg. That's the problem. Das ist ein Problem, right? It was added to them, es wurde ihnen zugefügt, and they forgot God. Und da haben sie schon Gott vergessen. I got what I wanted. Ich habe, was ich wollte. I'm gone. I'm happy. Weg bin ich. Well, stand before the Lord and see du wirst what he vor says. Dem Herrn stehen und er wird dir sagen. That's his fear. Das ist seine Furcht. That's why we have the wilderness. Deshalb haben wir Wüste. To prepare us to walk with God, um uns vorzubereiten, mit Gott zu gehen. In contentment. Zufriedenheit. So when the $1 million comes, so dass wenn dann die $1 million kommen, I don't care. Das berührt mich gar nicht. So I got $1 million, I don't care. $1 million, was schiebt mich das? Me. Das berührt mich gar it's nicht. $1 million, it's paper. Das ist Papier. So, put some in the offering. And we'll put it to use. Wir werden die 10% Papier hinlegen. That's what we need, right? Das brauchen wir. Contentment. Zufriedenheit. So let's pray. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. That you are training us. Dass du uns trainierst. Because in us dwells no good thing. Denn in uns wohnt nichts Gutes. We're stubborn. Wir sind störrisch. In our natural. In unserer natürlichen. Sometimes in our spiritual Disposition und manchmal in unserer geistlichen Einstellung. Father, there's so many things in our hearts. Es gibt so viele Dinge in unserem Herzen. Need to be worked out. Die raus müssen. But we thank you that you're giving us a beautiful land. Wir danken dir, dass du uns ein wunderbares Land schenkst. A beautiful heritage. Ein Erbe. Because of your grace. Wegen deiner Gnade. We love it. Wir lieben das. We look to you. Wir freuen uns. We rejoice now. Wir schauen zu dir. We are content. Und wir sind zufrieden. Because we have you. Weil wir dich haben. And all your promises. Und alle deine Verheißungen. So we thank you in Jesus' name. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.